Abschnitt 19 von Das grüne Haus von Paula Demel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Eva K. Neujahrsspiel. Das Jahr und die Monate. Ein Neujahrsspiel für Kinder oder junge Leute. Das Jahr kommt in einem grauen Mantel, der die darunter befindliche Festkleidung ganz verhüllt vor die Zuschauer. Nach Beendigung des Prologes winkt es nach und nach den 12 Monaten, die, nachdem sie ihren Vers gesprochen, sich um die Mutter scharen. Ein direkt an das Schlusswort des Jahres anschließender Tanz erhöht die Wirkung des Festspiels. Das alte Jahr. Grüß Gott, ihr Leute, ich bin das Jahr, das immer ist und immer war, das immer kommt und immer geht und niemals zaudernd stille steht, das mit geheimem Pendelschlag die Weltuhr regelt, Tag für Tag. Die Würfel werf ich, Leben und Tod, Glück oder Unglück, Heil oder Not. Sie fallen gewichtig und ordnen die Welt, doch bin ich dem Höheren unterstellt. 12 Kinder habe ich zur Welt gebracht. Sie gleichen sich wenig, doch jedes hat Macht. Sie strömen gestaltend durch die Welt. Eins ist mir immer zugesellt, während die andern harren und ruhen zu neuer Arbeit, zu frischem Tun. Nur heut an meinem Geburtstag sind sie alle gekommen, aus Regen und Wind, aus Sonne und Nebel, aus Tiefen und Höhen, ihre alte Mutter wiederzusehen. Herein, meine Söhne, ein Kompliment, und sagt den Leuten, was ihr könnt. Januar. Grüß Gott, ich bin der Januar. Voll Schnee und Eis hängt Bart und Haar. Der fette Nordwind versteht das Blasen. Steif sind die Ohren, rot die Nasen. Zugefroren ist See und Fluss. Schnell den Schlittschuh an den Fuß. Die Eisen gleiten durch blitzende Weiten in Bogen und Zacken, das gibt rote Backen. Hört ihr das Schellengeläut? Meine Gäste sausen durch Schnee und raureif Geäste. Februar. Grüß Gott, ich heiße Februar, gleiche dem Bruder fast aufs Haar. Nur trage ich gern ein Maskenröckchen, an meiner Kappe klingeln Glöckchen, weil ich im Spiel und Tanzen tüchtig, schelten sie mich vergnügungssüchtig, spotten und lachen hinter mir her, weil ich zu kurz geraten wär, rufen, Prinz Karneval, Narren gibt's überall. Doch meinen Punsch und Pfannekuchen möchten Narren und Weise versuchen. März. Grüß Gott, ich bin der Bruder März. Ich habe ein wildes, stürmisches Herz, kann mich nicht mit den Brüdern vertragen, puste ihnen den Schnee vom Kragen, säubre die Wälder, fege die Felder, tu aus der Seele das kalte Hassen, muß es doch oft mir gefallen lassen. Aber bin ich erst König ein Weilchen, grüßt ihr mit mir die ersten Veilchen. Seht ihr die Spitzen an Sträuchern und Bäumen, die selig von künft'ger Entfaltung träumen. April. Grüß Gott, ich bin der lustge April, der immer tut, was er gerade will. Mal liebe ich's nass, mal liebe ich's trocken, die Vögel tu ich nach Hause locken, Schneewassergüsse schwellen die Flüsse, ich aber streif durch den Wiesengrund, öffne der Obstblüte lieblichen Mund und nicke den närrischen Träumern zu, mit ihnen steh ich auf Du und Du. Schickt sie nur immer, ich lehre sie lachen und sich aus den Plagen der Welt nichts machen. Mai. Grüß Gott, der Mai darf kaum noch wagen, Besonderes von sich auszusagen. Ich schäme mich wirklich, bin so bekannt wie ein bunter Pudel rings im Land. Diese sammetlockigen deutschen Dichter, hole der Kuckuck das Reimgelichter. Der süße Mai, der entzückende Mai, der blütenbekränzte, der himmlische Mai. Mir wird ganz Blümerand dabei, denk ich an all die Dudelei. Die Kinder lob ich, das lärmt und lacht und feiert ganz ungereimt meine Pracht. Juni. Grüß Gott, ich werde Juni genannt. Farben und Düfte bring ich ins Land. Seht, wie's im Garten knospet und quillt. Seht, wie die Frucht sich rundet und schwillt. Vor allem muß ich die Rosen wecken. Ich küsse sie wach an Stamm und Hecken. Sind Regen und Wind mir wohlgesinnt, schaff ich und wirke am grünen Gewande, halte die Hoffnung am schimmernden Bande und pflege das Wachstum der kommenden Zeit, wenn der Schnitter prüft, ist die Saat bereit. Juli. Grüß Gott, erlaubt mir, dass ich sitze. Ich bin der Juli. Fühlt ihr die Hitze? Kaum weiß ich, was ich noch schaffen soll. Die Ähren sind zum Bersten voll. Reif sind die Beeren, die blauen und roten, saftig sind Möhren und Bohnen und Schoten. So habe ich heut wenig zu tun, darf mich ein bisschen im Schatten ruhen. Duftender Lindenbaum, rausche den Sommertraum. Seht ihr die Wolke? Fühlt ihr die Schwüle? Bald bringt Gewitter Regen und Kühle. August. Grüß Gott, ich bin der Monat August, bin ernster Pflichten mir bewusst, muß Frucht und Korn zur Ernte reifen, meine Lieblingsmusik ist das Sensenschleifen. Bald kommt die Ernte, der Himmel lacht, der Segen wird in die Scheunen gebracht, zum fröhlichen Reigen jubeln die Geigen, doch mancher steht abseits vom Taumel und denkt des Schöpfers, der alles zum Besten lenkt, der Ordnung bringt in den Gang der Dinge, dass Schweiß und Fleiß auch Freude bringe. September. Grüß Gott, ich bin der September, ich ziere mit rotem Weinlaub eure Spaliere. Dem Wandrer lachen auf allen Wegen köstlich die reifenden Früchte entgegen, die gelben und roten. Ich liebe die Ferne, am Ufer der Meere träume ich gerne, wo die Welle beginnt, wo die Welle zerrinnt, wo die Brandung braust und überschäumt und ein Zugvogelschwarm den Himmel säumt. Da lieg ich und grüble und suche vergebens den Sinn des Sterbens, den Sinn des Lebens. Oktober. Grüß Gott, ich bin der Bruder Oktober, die Nase glänzt mir wie Zinnober, das kommt vom Gläschen gucken. Vor Zeiten lehrt ich die Menschen Wein bereiten. Der wurde bald ihr Lieblingsgetränke. Jetzt kriegt man ihn in jeder Schenke. Kommt mit zum Wein, ich lade euch ein. Seht, wie die Wälder sich buntselig färben. Sie wissen, ein Schlaf nur ist alles Sterben. So kommt und trinkt und fragt nicht viel. Das Leben ist des Lebens Ziel. November. Grüß Gott, der November stellt sich vor. Mir ist ergeben der große Chor der Winde und Stürme, die das Gefilde von Unrat säubern, und auch die Gilde der Nebel und Wolken ist mir vertraut. Wer auf des Meeres Sanftmut baut, wagt sein Leben, wenn ich regiere. Ich hasse den Frohsinn in meinem Reviere. Ich hasse die Sonne, hasse die Milde, zerreiße im Felde das letzte Gebilde. Ich liebe nur eins, wenn das Jagdhorn schallt, hinter scheuem Wilde die Büchse knallt. Dezember. Grüß Gott, ich bin der Dezember und flechte zu kurzen Tagen die langen Nächte. Karg ist die Sonne in meinem Gezelt, doch bring ich ins Haus eine warme Welt. Wenn im Ofen die Bratäpfel schmoren, flüstert es leise von Mündern zu Ohren, gibt es ein Reden, ein Kichern und Necken, ein Fragen und Freuen, Pakete verstecken, ein Bitte, Mama, ein Sag doch, Papa, ist's Christkindl denn noch nicht da? Wenn am heiligen Abend der Tannenbaum brennt, bin ich in meinem Element. Hell sind die Kerzen, heller die Herzen, uns kümmert nicht Kälte noch Regen noch Wind, doch denen, die arm und traurig sind, und denen die Not alle Freude verbannt, geben wir gern mit Herz und Hand. Das Jahr. Wohl, meine Kinder, ihr aber denkt an den Wechsel der Dinge und den, der sie lenkt. Stein wird zu Sand, Lebendiges zu Stein, Luft wird zu Wasser, Glut zu Wein, Frucht wird zum Samen, Samen zum Baum, Raum wird zu Zeit und Zeit zum Raum, und immer rollt durchs Himmelszelt die Erde, unsere alte Welt, die stets verjüngt in neuer Kraft, fruchtbar ihr strahlendes Kleid sich schafft. Jedoch ihr Diadem und Zier, ihr Menschenkinder, das seid ihr. Drum freut euch ihre Herrlichkeit, freut euch des Meeres so stark und weit, freut euch der Wälder, der Blüte, der Frucht, freut euch der Berge mit Tal und Schlucht, und freut euch eurer eigenen Kraft, die der Erkenntnis Wunder schafft. Seid glücklich, dass ihr Menschen seid, der schönste Schmuck in Gottes Kleid, seid friedensstark, seid willensklar, das wünscht das neue Erdenjahr. Sie hat den grauen Mantel abgeworfen und steht im strahlenden Kleide. Seid friedensstark und willensklar, das wünscht der Monate bunte Schar. Prosit Neujahr, nun reicht euch zur Wende des Jahres die Hände und grüßt euch mit Neigen und schlingt euren Reigen, spiel auf Musik, begleite sie, denn alles eint die Harmonie. Ende von Abschnitt 19. Ende von Das grüne Haus von Paula Dehmel.